Lektion 16 A 5a Guten Tag, Sie sind der Herr Schneider, nicht wahr? Ja, Manfred Schneider. Es ist jetzt eine richtige Fahrerei, bis man beim Hausarzt ist. Der Dr. Waldmüller hat seine Praxis ja Anfang des Jahres zugemacht. Stimmt, er ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Sie haben es sicherlich schon auf dem Praxisschild gelesen. Ich heiße Kettler und habe die Praxis vor einem halben Jahr von der Kollegin Zubalski übernommen. Soweit zu mir. Was führt Sie denn zu mir, Herr Schneider? Ja, also hier ist der Amann... Anamnese-Fragebogen. Genau. Den habe ich fast vollständig ausgefüllt. Und das Versichertenkärtchen bringe ich die Tage vorbei. Ich habe es zu Hause liegen lassen. Das ist schon in Ordnung. Darf ich Sie fragen, warum Sie jetzt zu mir kommen?